Transparenz für die Ohren. Wie schon vorher erwähnt, ja um 9 Uhr, also 21 Uhr, ja einen strikten Nachfolgetermin habe. Gucken wir mal kurz. Genau, erstmal natürlich die höfliche Begrüßung zum Team Olgev Mumble am 10.11.15 um 20 Uhr. Ich mache das mit der Moderation, Aufzeichnung, müssen wir gleich mal gucken. Da läuft schon eine, sehe ich, das ist gut. Und wie ihr vielleicht wisst, hat die Skara heute Geburtstag. Dementsprechend ist die Protokollantenstelle heute nicht besetzt. Sofern sich jetzt niemand freiwillig meldet, diesen Job für heute zu übernehmen, müssten wir das also kollaborativ machen. Das machen wir zusammen. Gut, dann Astrid, ich muss jetzt tatsächlich zu meiner Schande nochmal fragen, wie wir verblieben sind. Wollen wir einen Schnelldurchlauf der regulären Sitzung machen oder wollen wir direkt in die Diskussion einsteigen? Wir hatten gesagt, die laufenden Projekte und die wahlkämpfenden Landesverbände auf jeden Fall. Und anschließend dann die Diskussion. Gut, dementsprechend, wir beeilen uns ein bisschen. Und dann in medias res, laufende Projekte, bundesweite Themenwochen. Ich übergebe direkt an Michael Berndt. Ja, moin. Ich habe nochmal eingetragen, das Verfahren zur Auswahl des zweiten Themas. Das sollte ja jetzt abgestimmt werden und bis zum 17. abgestimmt werden, damit wir dann in die Vorbereitung des zweiten Themas gehen können. Die Länder-PGFs, Themenbeauftragten, Bundesvorstand sind auch nochmal direkt angemeldet worden und die ersten Eintragungen haben auch schon stattgefunden in das Pad von der Team-PGF-Sitzung vom 17., also vom nächsten Mal. Ja, das ist das Wichtigste hierzu. Sehr gut. Gibt es dazu Fragen, Ergänzungen, Anmerkungen, Bitten? Scheint nicht der Fall zu sein. Denne. Ja, Freiheitsserver ist, glaube ich, dann der nächste Punkt. Ich übergebe vermutlich an /darf, falls dem nicht der Fall sein sollte, übergebe ich an Astrid. Ja, wenn / nicht da ist, ich kann einem für sich auch nur sagen, was im Pad steht. Ne? Kurz läuft, länger, das Tag-Team hat sich jetzt das zweite Mal schon getroffen letzte Woche. Die sind also am Planen und werden dann demnächst ins Praktische übergehen. Ne? Da steht dann auch eben entsprechend Information im Pad. Ne? Und das Webseitenteam hat sich das erste Mal getroffen, plant Umsetzung und die Internetadresse für die Initiative ist bereits gesichert. Sehr schön. Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Drohungen hierzu? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann zu den wahlkämpfenden Landesverbänden. Ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle auch den Gesamtbericht machen, soweit es Berichtenswertes aus dem Landesverband gibt, was nicht explizit zum Wahlkampf gehört. Gerne gleich hier, dann haben wir das bereits abgehandelt. Baden-Württemberg, wer ist denn da? Baden-Württemberg? Keiner? Scheint nicht so zu sein. Wir gucken mal weiter auf Rheinland-Pfalz. Ja, in Navigo hatte er gesagt, er wird heute, wenn, dann später kommen. Stimmt, ich hatte noch so halb Hoffnung, dass noch ein Replacement da ist, aber naja. Tja, dann ist das so. Sachsen-Anhalt. Auch nicht. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Ja, dazu noch die Bemerkung, die sich dann wohl auf alle drei angesprochenen Landesverbände richtet. Nächstes länderübergreifendes Wahlkampftreffen findet am Donnerstag, den 12.11., also übermorgen, im NRW-Mumble statt. Steht jetzt leider keine Zeit dabei, die weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Wir kommen zu den PGF-Berichten. Ich würde vorschlagen, sofern es etwas Wesentliches auf Bundesebene noch gibt, würde ich noch kurz sagen, mach's Astrid, ansonsten relativ gleich dann in die Strukturdebatte rein, ne? Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Ich habe jetzt im Pad den Bericht zum Treffen der Themenbeauftragten reingepastet. Da kann man dann also nachlesen, was wir so alles angestellt haben am vergangenen Wochenende. Und mehr ist von uns eigentlich auch nicht jetzt zu sagen. Jo, schnell und schnuckig. Dann ist das erledigt. So, ja, richtig. Dann das mit der Strukturdebatte. Ich gucke mal kurz auf meinen Spickzettel, den ich mir geschrieben habe. Also für diejenigen, die jetzt letzte Woche nicht da waren oder nicht im Bild sind, wir bezieht sich in diesem Fall zuallererst auf Astrid Christos und ein bisschen mich, haben uns ein bisschen Gedanken gemacht darüber, wie und ob wir die Team Polgev-Sitzungen, also diese dienstlichen Mumble-Sitzungen, etwas abändern wollen, beziehungsweise was man sich denn eigentlich davon erhofft und was sie leisten sollen eigentlich, also was die Idee hinter diesen Treffen ist. Also der Informationsaustausch ist natürlich ein sehr, sehr netter Effekt, den man vielleicht auch beibehalten sollte, aber die Frage war halt, steckt da mehr Potenzial drin? Wir haben da letzte Woche dann bereits im Rahmen des Mumbles auch diskutiert, ein bisschen drüber nachgedacht, haben einige Bereiche angeschnitten, da ging es um Reaktivität, da ging es um ein bisschen Beschränken der Ausführlichkeit der Themenberichte, da ging es um zeitliche Nutzung, da ging es auch um die Frage Programmerarbeitung oder Positionserarbeitung möglicherweise. Und ich gucke jetzt gerade mal, wie wir es am besten machen. Also wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, hatten wir jetzt irgendwie drei Punkte, über die wir reden wollten. Der erste Punkt, den ich jetzt gleich mal rannehme, ist derjenige, den ich für am unkontroversesten halte. Und das wäre, dass wir, wir, jetzt Astrid und ich spezifisch, hatten auch nochmal auch über die Ergebnisse letzter Woche unterhalten und waren uns zumindest zu zweit einig, dass der Punkt laufende Projekte und die Diskussion über die Wahlkämpfe logischerweise beibehalten werden sollte und auch durchaus einen wichtigen Zweck erfüllt. Das wäre also eine Sache, die man definitiv beibehalten sollte. Höre ich dazu Zustimmung oder Ablehnung? Plus eins. Machen. Keine Ahnung. Genau, ich hatte schon damit gerechnet, dass es da wenig Einwände geben wird. Dann, der Punkt, ich nenne das jetzt mal als Oberbegriff politische Positionierung. Es gab den Wunsch oder die Idee im Rahmen dieser Sitzung, soweit das auch natürlich im zeitlichen Rahmen möglich ist, mit einer Stunde pro Woche ein bisschen über politische Positionierung zu diskutieren, über Positionen zu einzelnen Ereignissen etc. Das muss natürlich dann am Schluss nicht in Programmanträgen oder Ähnlichem enden, aber kann einem ein bisschen helfen, konkrete passierende Dinge sozusagen in Übereinstimmung zu bringen mit dem Programm und sich vielleicht auch mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie stehen wir denn eigentlich zu dieser oder jener neuen Entwicklung, wenn es dazu eben noch kein Programm gibt. In diesem Zusammenhang gab es jetzt zwei Diskussionsargumente oder zwei Seiten. Die eine Seite hat gesagt, wir würden das gerne aufbauen auf diesem Punkt Analyse der anderen Parteien, den es jetzt im Protokoll drinstehen haben, den wir ja auch immer abfragen und machen, dass man dann aufgrund dessen, was die anderen Parteien so tun, wie sie sich positionieren und so weiter, dann sozusagen darauf schließen kann, was tagesaktuell ist und dann über dieses Tagesaktuelle richtigerweise vielleicht dann reden und diskutieren kann. Wäre die eine, war die eine Seite. Die andere Seite wäre die gewesen, die gesagt hat, wir wünschen uns hier einen initiativen Input von Seiten der Themenbeauftragten speziell, so dass man so als Themenbeauftragter damit irgendeinem neuen Trend, einer neuen Entwicklung, einem neuen Aspekt oder so etwas in diese Runde reinkommt und dann sagt, guck mal Leute, hier, das ist was, das ist jetzt gerade im Kommen. Also ich sag mal, vor 3 Jahren wäre jetzt vielleicht jemand hergekommen, der gesagt, Mensch, autonomes Fahren kommt jetzt langsam oder vielleicht auch mehr als 3 Jahre, ist nicht mein Thema. Und dann kann man sich darüber überlegen, wie reagiert man auf diese neue Entwicklung. Also der eine Teil wäre sehr weit zukunftsplanerisch aktiv Themen setzen, der andere wäre sehr situativ reaktiv. Wie würdet ihr jetzt die Abwägung dieser beiden Vorschläge sehen? Ich bitte da auch tatsächlich um Diskussion. Das ist jetzt nichts entschieden oder sonst was? Ja, das wird gar nicht ausbleiben, dass wir hin und wieder auch mal reagieren. Aber das können wir ja eigentlich auch aus vielen Positionen, die wir haben. Und was nun der Ausblick ist, okay, uns wird ja sowieso immer vorgeworfen, dass wir schon viel zu viele Sachen haben, die wir bearbeiten. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was die anderen sagen. Thomas Langen hatte sich gemeldet. Ja, Ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt die Frage direkt beantworten, sondern eher im Nachgang. Was mir erstmal wichtig ist, ist die Verbindlichkeit von politischen Positionsfindungen. Wir sind ja eigentlich sehr basisorientiert und bauen unsere Position auf dem, was wir an Beschlüssen haben. Wir in Brandenburg haben jetzt ja auch sehr aktuell das Problem gehabt, dass wir keinen aktuellen Landesparteitag hatten, auf dem wir eine Beschlusslage zur Flüchtlingsproblematik hatten, wollten aber eine starke Aussage finden, wie wir mit den Geflüchteten umgehen. Das haben wir versucht so zu lösen, indem wir zunächst ein Thema des Monats gemacht haben, im Nachgang dieses Themas des Monats eine Resolution von allen Beteiligten, die sich dafür interessiert haben, ausgearbeitet haben, und das werden wir aller Voraussicht nach am Montag auf der nächsten LAFO-Sitzung als LAFO-Beschluss erstmal festhalten und wollen das dann im Nachgang noch auf dem Landesparteitag als Position festhalten. Also meine Frage ist ja, wie verbindlich kommt man jetzt hier auf der Bundesebene zu Positionen? Ja, erst Michael Berndt und dann würde ich dazu kurz was sagen. Ja, du hattest nach einer Einschätzung gefragt. Also wenn, dann würde ich den Schwerpunkt setzen, dass wir versuchen, Themen zu setzen. Was wir im Nachgang kommentieren, ich glaube, das interessiert höchstens in unseren ganz speziellen Kernthemen noch die Presse. Ansonsten merken wir das ja bei unseren Pressemitteilungen und so weiter, kommt ja im Prinzip keine Reaktion. Also gerne versuchen, ein Thema zu setzen. Dann spreche ich mal für meinen Bereich, wenn wir was veröffentlicht haben, wüsste ich nicht, dass da eine Reaktion gekommen ist. Wie gesagt, die speziellen Kernthemen, die wir ja haben, ist okay. Aber ansonsten aus meiner Sicht versuchen, Thema zu setzen. Ja, ich würde dazu gerne sagen, einerseits, ich sehe das nicht als eine Entweder-Oder-Sache, sondern eher als eine Priorisierungssache, sodass man sagt, man macht das eine zuerst und wenn das abgearbeitet ist und es von der anderen Frage noch bedarf, dann kümmert man sich eben darum, sofern es zeitlich im Rahmen ist. Und zu dem, was Thomas Langen gesagt hatte, wir sind hier natürlich jetzt kein gewähltes Gremium oder sonst was, wir können also nicht wirklich, wir können jetzt hier keine verbindlichen Positionen für eine Partei beschließen. Aber es hilft trotzdem, sich erstens einmal hilft es, darüber geredet zu haben, sodass man sich darüber im Klaren ist, welches Thema kommt und welche ungefähre Position man da so für sich auch als Partei verorten kann. Zweitens einmal ist das auch natürlich ein möglicher und in gewisser Weise erhoffter Anstoß, um dann aus diesen Diskussionen heraus eine konkrete Ausarbeitung vorzunehmen, sodass man dann eben daraus einen Programmantrag schreibt. Und drittens ist es eine Sache, die auch irgendwo nötig ist, weil gerade wenn wir uns auf den tagesaktuellen und auch auf den Zukunftsaspekt beziehen, das sind Sachen, gibt es logischerweise keinen genau passenden Programmpunkt, sonst wäre die Diskussion nicht hier. Nichtsdestotrotz wird darüber geredet, muss darüber geredet werden und sollten wir auch etwas dazu sagen. Das heißt, auch wenn wir dazu kein Programm machen können auf die Art und Weise, sollten wir dringend uns irgendwie darüber im Klaren werden, was wir dazu meinen. Und sei es nur für, wenn uns denn mal jemand direkt danach fragt, wie wir zu XY stehen. Ich habe eine ganz kurze Wortmeldung. Ja, bitte. Erstens, unser Programm ist natürlich auch ein Prozess, ist ja klar. Und das Zweite ist, gebt ihr mir mal bitte eine Zeile. Du meinst den Protokoll jetzt? Ja. Also, das ist ein guter Punkt, das mit der Protokollierung. Wir verwenden jetzt seit Jahren das Protokoll von sonst. Ich weiß gar nicht, wo wird denn gerade eben die Diskussion protokolliert? Weil wenn sich da nämlich jetzt halt keiner freiwillig dazu bereit erklärt hat oder das kollaborativ nicht passiert, dann muss ich das nämlich gleich noch schnell machen. Also Pad der aktuellen Sitzung müsste das vom 10.11. sein. Ja, nee, dann machen wir das so. Ich protokolliere das jetzt mal ein bisschen mit, soweit ich es halt hinbekomme, und zwar bei Top 0 organisatorisches Uhren, da passt das irgendwie gerade am meisten. Über Ergänzungen und Ähnliches bin ich natürlich dankbar. Gut, jetzt gibt es weitere Wortmeldungen zu der Abwägung zwischen aktiver Initiative Themenbeauftragte versus reaktive Diskussion über politische Lage. Was ist da euch wichtiger? Also mir wäre es wichtig, nicht dauernd immer hinterher zu rennen, oder sondern eher Themen zu setzen und progressiv nach vorne zu gehen. Also ich finde, wir sollten es wieder lernen, auf eine proaktive Weise reaktiv zu sein. Das heißt also, Sachen einzufangen, die im politischen Diskurs drin sind und neue Positionen dazu möglichst schnell zu erarbeiten und einfach zu liefern. Ja? Also Masch sagt, was Algol sagt. Thomas Lange, du wolltest noch was sagen. Ja, wenn man zwischen diesen beiden Punkten auswählen sollte, stimme ich dir erstmal zu, ist eine Sache der Priorisierung, ist kein Entweder-Oder. Aber angesichts unserer doch sehr knappen Ressourcen würde ich tatsächlich eher priorisieren, selber Themen zu setzen und dann auch mal ein aktuelles Thema vorüberziehen zu lassen. Ich sehe die Abgrenzung nicht als eine hundertprozentige. Also das ist wie Thomas richtig gesagt hat, also um das mal aus meiner Moderatorenperspektive zu sagen, ich hätte das jetzt so oder so dann beides in auf meinem Zettel von Dingen, die ich durchgehen würde in einer Sitzung, und wenn jetzt ein Tag ist, an dem alle den Beauftragten sagen, bei uns ist gerade eben nur Business as usual und wir haben auf einmal noch 15 Minuten Zeit, dann kann man sich immer noch mit der Frage beschäftigen, was passiert denn gerade eben, gibt es tagesaktuelle neue Entwicklungen, über die wir diskutieren sollten. Also das ist definitiv keine Sache, die ich jetzt hier, also es ist nicht so, dass man das eine dann nach dem heutigen Tag nie wieder hört und sieht. Zumindest hoffe ich auch nicht, dass das passiert. So, gibt's noch weitere Wortmeldungen zur Abwägung? Dann nehme ich zur Kenntnis, dass die allgemeine Stimmung im Raum jetzt zumindest, also es sind ja nicht alle da aus den Polgas und Themenauftragten, aber im Raum auf jeden Fall in Richtung den proaktiven Teil geht. Also das mit dem Input von Seiten der Themenbeauftragten über kommende Trends. Richtig? Sehe ich so, ja. Gut, dann habe ich das richtig mitgezählt. Gut. Jetzt ist die Sache natürlich umgekehrterweise, wenn man das jetzt als Anspruch und auch als Wunsch formuliert für diese Runde, dann ist das umgekehrt natürlich auch wieder eine Aufforderung an die Themenbeauftragten, weil damit auch eine gewisse Bringschuld dann bei den Themenbeauftragten liegt, diesem Input, den jetzt die Runde zumindest wünscht, auch irgendwo zu bringen. Das ist jetzt ich will damit auf gar keinen Fall sagen, dass sie das nicht könnten oder so, aber dann muss, das sei jetzt an dieser Stelle sozusagen als Hinweis gegeben an die Themenbeauftragten, überlegt euch in Zukunft, also wenn ihr zum Berichterstatten ins Mumble kommt, oder wenn ihr ins Mumble kommt, mal, welche genauen, konkreten Entwicklungen gibt es denn, die man als Diskussionsfragen oder Einstiege mit in so eine Diskussion werfen könnte? Das ist jetzt halt auch die Konsequenz daraus wieder für euch. So. Also ich denke, wir haben ja ohnehin unser Thema im Blick, und wenn wir es für so wichtig erachten, dass man sozusagen andere mit begeistern sollte und proaktiv oder als Themensetzung dann auch vorangehen sollte, dann können wir ja das Thema in der Runde bekannt machen. Das wird sicherlich beim einen oder anderen Themenbeauftragten dann häufiger sein als bei einem anderen. Ja, also ich gehe auch nicht davon aus, dass das jetzt für euch ein vollkommen neuer Arbeitsbereich darstellen würde. Also so war das noch nicht gemeint. Ich gucke jetzt nochmal zum zweiten Punkt. Also zum dritten. Ich reise den dritten jetzt nochmal an, damit wir ungefähr einen Überblick darüber haben, was alles komplett auf der Agenda steht, zu entscheiden sozusagen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch Input zum Thema Themenentwicklung nicht auch noch gerne nehmen würde, wenn noch Wortmeldungen dazu kämen. Der nächste Punkt wäre jetzt die Sache mit den Arbeitsberichten. Also mit dem, was aktuell den zeitlichen Löwenanteil der Sitzungen ausmacht. Das ist eigentlich auch schon das Hauptproblem, weil wir haben nur eine Stunde hier drin, wie ich schon erwähnt hatte. Und wenn man jetzt den Anspruch formuliert, in dieser Zeit produktiv über politische Themen zu diskutieren, dann müssen wir uns die Zeit irgendwo auch rausschneiden. Deswegen waren die Punkte, die ich mir jetzt aus der Diskussion letzte Woche, aus dem, was ich mir über die Woche Gedanken gemacht habe und dem, was auf der Team-Polgef-Liste noch war, die ich mir rausnotiert habe, waren einerseits Redezeitbegrenzung bei den Berichterstattungen auf 2 Minuten. Fragen natürlich nicht mit eingerechnet. Wenn viele Nachfragen zu einem Thema sind, kann da natürlich der entsprechende Berichterstatter nicht führen. Und dazu natürlich der Punkt, dass man wirklich darauf schaut, möglichst tendenziell mehr Text ins Pad zu schreiben, weniger zu erzählen und das, was man erzählt, dann auch wirklich Sachen sind, die sich nach den zwei Fragen, was passiert in der näheren Zukunft mit Bundesbezug und wo können wir konkret Hilfe brauchen? Also, dass sich die zwei Minuten noch an diesen beiden Leitfragen orientieren. Ich werde dann, je nachdem wie schlimm das wird, also wie, oder nicht wie schlimm, sondern wie schwer die Umstellung fallen wird, dann auch mal ein bisschen restriktiv sein müssen und hier ein bisschen mit der Stoppuhr dahinter sitzen. Ich mache das nicht gern, nicht weil ich den Leuten nicht gerne zuhören würde, aber man muss ja die Zeit irgendwo auch raussparen. Das ist so mein aktueller Standpunkt zum Bereich Berichterstattungen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ja, wie auf der Liste schon geschrieben, ich würde mir vielleicht wünschen, dass man vielleicht am Ende trotzdem nochmal, auch wenn die Zeit etwas knapp ist, wenn irgendwas gut gelaufen ist, dass man da vielleicht ein bisschen Feedback dazu gibt. Also wenn man jetzt sagt, hier Landesparteitag war, ja gut, da weiß halt jeder, es war Landesparteitag, aber wie das war, wie war die Stimmung und sowas, das würde mich vielleicht mal interessieren, dass man das vielleicht noch dazu macht. Also, ja. Ja, das ist ja auch nicht jede Woche, ne? Jetzt fällt mir gerade noch ein Punkt ein, den ich vergessen hatte. Das war, glaube ich, eine Idee von Enervigo gewesen, die ich noch gerade vergessen hatte, der Vollständigkeit halber. Enervigo hatte angeprangert sozusagen, dass sich sehr viel halt wiederholt, dadurch, dass man zwei Monate lang immer und immer wieder darauf hinweist, dass zu einem gewissen Zeitpunkt ein Landesparteitag ist. Da geht auch sehr viel Zeit drauf und es gibt auch sehr viele Doppelungen in den aufeinanderfolgenden Protokollen. Man müsste sich in dem Zusammenhang vielleicht auch mal überlegen, ob man einfach ein längerfristig zu bespielendes Protokoll hernimmt, in dem dann einfach derartige Termine nicht permanent wieder und wieder eingetragen werden, sondern man einfach nur noch etwas ändert in dem, was drinsteht und dann auch das Geänderte hinweist. So, Jan, du wolltest noch was sagen, glaube ich? Ich heiße auch Jan, aber ich bin nicht gemeint. Ja, erst kurz, ich meinte erst den Cyber-Jan, aber da du dich ja noch gemeldet hattest, dann erstmal deine Orga-Teilfrage, die du gesagt hattest. Du, das ist eine ganz kurze. Der Seko hat gesagt, es wird einen dedizierten AG-Koordinator geben, also einer, der sich um die Koordination von allen AGs kümmert. Ist dieser Mensch inzwischen benannt oder gewählt und wer ist das? Also mir ist nichts bekannt. Ich gebe mal kurz an Astrid, die, glaube ich, auf dem Themenbeauftragten-Treffen war letztes Wochenende. Bisher nicht, nee. Das ist sehr schade, aber ich bedanke mich. So, dann jetzt hat keiner eine Meinung oder Feedback oder sonstigen Senf zum dem, was ich gerade gesagt habe bezüglich Berichterstattungen. Ich war ein Plus 1, ich fühle mich hier so verloren auf weiter Flur. Okay, ich formuliere nochmal die Frage anders. Wie sieht denn das aus, dieser Punkt von wegen längerfristig anzulegendes Pad, wo sich halt Termine nicht doppeln, sondern wo man längere Zeit einfach nur aktualisiert? Haltet ihr das für praktikabel, sinnvoll? Hat das Nachteile? Ja, das machen wir doch im Endeffekt schon. Also wenn ich mir angucke, was der Olaf macht oder was ich mache, wir kopieren immer nur das von letzter Woche und ändern das ab, was aktuell war oder was rausgeflogen ist. Also es ist doch hier schon gängige Praxis bei einigen. Und ich würde von einem Dauerpad würde ich abraten, weil das liest keiner mehr. Dann müsste man sich vielleicht überlegen, ob man, also es gäbe halt dann die Möglichkeit, entweder, dass man das monatlich vielleicht wechselt, dass man einfach sagt, vier Sitzungen, ein Pad. Das wäre eine Zwischenlösung, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man die Vorteile optimal ausnutzt. Und was mir gerade noch einfällt, wäre einfach, dass man unter Umständen einfach als Grundpad für jede Sitzung das Pad der vorigen nähme. Das ist auch eine Sache, das ist letztendlich auch nur Copy-Paste, aber auch dadurch spart man sich natürlich, weil dadurch, wenn man die Farben rauslöscht, sieht man auch sehr deutlich, was neu dazugekommen ist und was nicht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wie findet ihr das? Die Idee ist eigentlich ganz gut, hat nur an einer Stelle hakt es, wenn die Leute, die für ihren jeweiligen Abschnitt zuständig sind, dann nicht da sind und das Alte einfach nur stehen lassen. Aber da hast du den Punkt mit der Farbe angebracht, das sähe man ja. Also war das jetzt, ich hatte es gerade so abgehackt, war das jetzt gerade ein Pro-Farbe rausnehmen oder ein Kontra-Farbe rausnehmen? Es war ein Pro-Farbe herausnehmen, damit man sieht, was an Änderungen tatsächlich erfolgt ist. Gut. So, Leto, glaube ich, ist entweder hat sie dich translated oder sie ist auch pro. So, gibt es dazu noch weitere Meinungen? Wie hättet ihr es denn gerne? Also es ist euer Pad, es ist eure Sitzung. Ich bin letzten Endes in der Hinsicht euer Dienstleister. Sagt mir, was ihr von mir wollt. Gut. Also man könnte es halt auch splitten, das führt dann halt dazu, dass es etwas unübersichtlich wird. Weil gerade bei, also so ein komplett längerfristiges Pad wäre bei Projekten sehr, sehr angenehm, aber das führt halt dazu, dass dann jeder von uns zwei Pads aufhaben muss während einem Mumble. Das ist dann eine Sache, die dann halt vermutlich wieder zu Lasten der Übersichtlichkeit geht, dann bleiben irgendwo wieder beim Übertrag Sachen auf der Strecke und so weiter. Das verklattert und kostet Zeit. Ja. Gut, dann probieren wir das einfach mal aus. Ich hoffe einfach, dass wir in der Hinsicht dann die Vorteile eines permanenten Pads kombinieren können mit den Vorteilen eines wöchentlichen Pads. Ist unter anderem auch schöner für den Digest, der übrigens ab morgen auch wieder erscheinen wird, nach technischen Problemen, TM. Dann, ich rekapituliere mal kurz, was wir jetzt im Moment haben. Das wäre jetzt auch von der Reihenfolge her, ist das auch, wie gesagt, ein Vorschlag, dass man erst, man macht die laufenden Projekte wie bisher, dann macht man in Klammern sehr schnell den Bericht, den Bereich Berichte, den ich wegen der Vernetzung und wegen der Information durchaus auch interessant und spannend finde, mit Fokus halt ein bisschen und maximal 2 Minuten Redezeitbegrenzung, wobei ins Pad gerne mehr darf. Und danach dann fragt man rum, wer von den anwesenden Themenbeauftragten einen Diskussionseinstieg einbringen möchte. Und falls das dann nicht der Fall sein sollte, weil sich nichts Neues ergeben hat in der letzten Woche oder weil keiner da ist, also kann ja mal passieren, irgendwie so über Weihnachten oder so, also falls das nicht der Fall ist, dann würde ich den Punkt Analysen der anderen Parteien dann als letzten Punkt sozusagen bearbeiten und dann vielleicht aufgrund dieses Punktes noch schauen, ob da ein Diskussionsansatz rausspringt. Klingt das nach einer sinnvollen Reihung? Jo. Jo. Jo. Noch mehr? Wenn keiner was sagt, dann machen wir das so. Astrid, als Bundesrepräsentantin, du bist da auch okay damit. Jo. Ja, gut, dann guck ich mal. Ich habe ja Adminrechte auf dem Team Polgef, auf der Team Polgef Pet Instanz. Ich guck mal, dass ich morgen gleich mal einen dass ich mir nach dem Digest gleich die Zeit nehme, ein bisschen in der Formatierung rumschrappe. Und sollte ich dann ein vernünftiges Zwischenergebnis haben, baue ich mal ein Ideal-Pet. Ich weiß nicht, Klaus, hast du das Pet für nächste Woche schon angelegt? Ja, das Pet für nächste Woche ist ja, weil da ist ja die Abstimmung über die wegen der Themawochen 16.1 mit drin. Gut, nee, dann machen wir das einfach so. Ich ändere die Pet-Vorlage. Ich baue mir auf irgendeinem Weg, das bekomme ich hin, dann sozusagen ein Pet, das dann der Form entspricht, wie wir es jetzt besprochen haben. Pflege da dann wiederum diese Umfrage noch mit ein und copy-paste das einmal komplett rüber in das Pad, das du bereits angelegt hast. Das ist so, dass wir dann, wenn ich fertig bin, für die nächste Woche ein Pad haben nach dem Muster, wie wir es jetzt besprochen haben. Und wenn ich das fertig habe und noch ganz, ganz viel Zeit habe, dann denke ich sogar dran, das über den Team Polgef-Account rumzuschicken mit Mentions an alle Beteiligten, sodass ihr euch mal mit der neuen Struktur vertraut machen könnt. Geoffrey, würde ich nicht empfehlen, weil im Augenblick, wenn du das rüber kopierst, ist nicht mehr nachvollziehbar, weil da schon Abstimmungen drin sind zur Themenwoche. Anhand der Farbe ist jetzt nachvollziehbar, von wem die kommen. Beim Rumkopieren geht es verloren. Mach jetzt für den Ostern, mach einfach für nächste Woche, wenn du das fertig hast, mach einfach ein Pad 2. Dann haben wir halt für nächste Woche 2 Pads, ein Arbeitspad und dieses Abstimmungspad. Ansonsten kommen wir da durcheinander. Klaus, in dem Abstimmungspad hat jeder dahinter geschrieben, wer er ist. Also sprich Themenbeauftragt, Landwirtschaft, Sozialpolitik und so weiter. Okay, machen wir das. Ich gucke mir das nochmal an, wie genau das aussieht in dem Pad. Vielleicht schaffe ich es auch einfach da außen rum zu copy-pasten und dann die Abstimmung trotzdem mit Originalfarbe drin zu lassen. Und falls ich das irgendwie nicht hinbekomme, dann schicke ich einfach ein separates Pad. Das heißt dann einfach irgendwie teampolgef.piranha.de/dummypad oder so und dann habt ihr das und könnt es euch da dann mal am lebenden Objekt anschauen. Und der absoluteste Worst Case wäre dementsprechend, wenn wir dann nächste Woche mit 2 Pads parallel arbeiten müssen, aber für einmal bekommen wir das hin. Ich habe mir sagen lassen, dass Piraten ein bisschen netzaffin sein sollen. Ja, ich glaube, das zweite Problem ist, in dem Pad lässt sich kein Pad doppelt mit einem doppelten Namen vergeben. Du musst sowieso, wenn du das neu machst, sonst ist das andere verloren. Ja, das ist keine Sorge. So gut kenne ich die Instanz mittlerweile dann schon. Sehr gut, sehr gut. Jetzt sind wir, so wie ich das verstehe, relativ schnell und relativ unkontrovers zu einer, wie ich behaupte, sinnvollen Reihung gekommen. Es ist jetzt 8:30, was machen wir mit der übrigen Zeit? Vielleicht gehen wir mal aktuelle Themen durch. Vielleicht kümmern wir uns mal um unsere Politik. Das ist die Frage, entweder können wir... Ja, bitte? Thomas? Ja, vielleicht kümmern wir uns mal um aktuelle Themen, die ja doch auf der Agenda jetzt stehen. Dann können wir das gleich mal machen. Dann mache ich das mal so. Von den anwesenden Themenbeauftragten, hat da jemand ein aktuelles politisches Thema, Diskussionsansatz etc.? Ja, aus dem Bereich Bildung und Wissenschaft ist es eh nur langfristige Sachen, also nichts kurzfristig Aktuelles. Ja, nicht lang schnacken, dann legt los, wenn ihr ein Thema habt. Ja, wir hatten doch neulich sowieso diese Informatik in Dings. Vielleicht können wir da nochmal, ist da noch irgendwas gelaufen? Informatik an Schulen? Das ist jetzt aber eine Sache, wo wir die Leute nicht da haben. Also der Referent von damals ist jetzt meines Wissens gerade nicht im Kanal. Aber okay. Gut, ich weiß nicht, oder ich weiß es nicht. Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Aber nee, gut, Max sagt keine Weiterungen. Das war, glaube ich, auch eine NRW-Sache, beziehungsweise zumindest von NRW-Piraten initiiert. Wie sieht das denn sonst so aus hier, meine lieben Themenbeauftragten? Die Karte. Also ich mache jetzt mal etwas, was ich glaube, bisher noch nie gemacht habe. Ich verleihe mal meinem Unmut Ausdruck. Ich habe diese unsägliche PM heute Morgen gelesen. Ganz ehrlich, wir hatten ein so tolles Themenbeauftragten-Treffen. Ich bin mit so viel Motivation da rausgegangen und ich hatte das Gefühl, ich kriege einen Schlag ins Gesicht heute Morgen. Ich fand diese PM unmöglich und finde den Umgang unmöglich. Wie man das jetzt sozusagen heilen wollte. Ich bin im Moment echt schwer enttäuscht. Welche PM meinst du jetzt? Die zu den Flüchtlingen. Ach so. Könntest du mal ein bisschen ausführen, wovon du genervt bist? Ich habe die PM ist ja weg. Ich habe leider keinen Link mehr zu dem Text, zu dem Originaltext. Ja, ich habe ihn ja gelesen, aber ich möchte mal gerne wissen, was dich daran stört. Nicht, dass ich deine Kritik nicht teilen könnte, aber ich möchte erstmal wissen, was deine Kritik ist. Es stand drin, sinngemäß, dass wir dafür sind, Flüchtlinge abzuschieben und nur die hier zu behalten, die tatsächlich von deren Leib und Leben bedroht ist. Ja, ist mir ähnlich gegangen. Ich hab den Text zweimal gelesen. Beim ersten Mal dachte ich mir, ja, ist ja eigentlich eine Ablehnung dessen, was er de Maizière von sich gibt. Aber wenn man den Text dann nochmal durchliest, dann ist da doch sehr viel an Annäherung da drin. Das hat mir auch nicht gefallen. Ja, das ist eben das Problem. Dann sage ich jetzt doch mal was dazu. In Anbetracht der Tatsache, dass das jetzt aufgezeichnet wird, kommt ein bisschen was vorne weg, was ihr eigentlich wisst, aber damit es zum Nachhören eben da ist. Wenn man eine PM schreibt, dann kommt halt jemand mit dem Thema, das geht normalerweise in der Redaktionskonferenz. Dann beschließt man also, zu diesem Thema wird eine PM geschrieben, dann schreibt einer den Basistext. Dann geht die restliche Gruppe noch einmal drüber, korrigiert, macht, tut, formuliert auch um. Und normalerweise ist dann am Ende auch kein Stein mehr auf dem anderen vom ursprünglichen Text. Wenn man damit dann durch ist, kommen die Lektoren und prüfen auf Grammatik und Rechtschreibung. Wenn die fertig sind, kommt dann normalerweise noch ein Redakteur, schaut einmal drüber und gibt dann den Text frei. Wenn ein Zitatgeber dabei ist, guckt der Zitatgeber halt auch mit drauf und gibt auch frei. Das ist so normalerweise der Ablauf bei einer PM. Jetzt sind wir hier natürlich ehrenamtlich unterwegs. Das ist jetzt eine Erklärung, kein Entschuldigungsversuch. Und da kann es durchaus mal passieren, dass einer von diesen beteiligten Gruppen, dass die zeitlich etwas länger braucht. Du hast ja auch immer Termine, zu denen Pressemeldungen raus müssen, damit sie entsprechend auch in den Redaktionen vorliegen. Dann kann es passieren, dass da jemand dann eben in Hektik gerät und dass dann Sachen einfach nicht mehr auffallen, wo man beim Umformulieren einen ernsthaften Fuck-up veranstaltet hat. Das ist in diesem Fall passiert, deswegen ist die PM auch von der Website runter. Wie gesagt, ich versuche nichts zu entschuldigen. Ich versuche es einmal kurz zu erklären, wie sowas zustande kommen kann. Solche Sachen dürfen nicht passieren. Wir werden sicherlich nicht öffentlich darüber diskutieren, wie man das in Zukunft vermeidet und wie wir in Zukunft eben dafür sorgen, dass solche Sachen nicht noch einmal passieren. Und ich bitte euch da sehr um Verständnis, weil ich ehrlich gesagt auch für öffentliche Anschüsse und Schuldfragen und solche Scherze überhaupt nichts übrig habe. Das ist ein richtig dicker, fetter Fehler gewesen. Wir haben ihn behoben, so gut wir konnten. Und wir werden auf jeden Fall jetzt alles tun, damit sowas nicht nochmal passiert. Es tut mir unendlich leid und ich entschuldige mich tatsächlich auch bei euch dafür, weil das ist natürlich was echt nicht sein darf. Eine kurze Wortmeldung. Kurz. Ja, ich bin auch dafür, dass wir das jetzt nicht von der Problemseite oder auch noch von der Wer ist schuld oder wer kriegt jetzt den schwarzen Peter-Seite sehen, sondern dass wir konstruktiv dran gehen zu sagen, wer ist der kompetente Mensch oder wer kriegt die Kompetenz, diese Prozesse so zu gestalten, dass so Sachen nicht passieren. Also konstruktive Gedanke dahinter, ja. Anstatt jetzt irgendwie noch, wenn man immer nur guckt, wer hat den Mist gebaut, so kriegt man jede Firma kaputt und so kriegt man auch jede Partei kaputt. Ja? Also gucken wir lieber, wer beschäftigt sich denn damit, wie diese Prozesse ein bisschen optimiert werden, so rein als Personalfrage und ja. Richtig, aber das würde ich sehr gerne, wenn ihr mir das nachseht, nicht hier im Team PolGF machen, sondern das würde ich tatsächlich das Presseteam machen lassen, zusammen mit den zuständigen Bundesvorstandsmitgliedern. Ich meine, ich habe ja noch nicht mal die Presse bei mir im Geschäftsbereich. Ich habe es jetzt halt nur einmal kurz erklärt, um vielleicht auch ein bisschen Verständnis dafür zu erzeugen, wie sowas passieren kann. Da ich ja eben gesagt habe, dass ich auch nicht die Gelegenheit, das auch noch dazu geben möchte, dass die Leute wieder gucken, wer den schwarzen Peter am Ende hat, kann ich das auf jeden Fall irgendwie nachsehen, dass das jetzt nicht in aller Öffentlichkeit passiert. So. Dankeschön. Gut, danke. Ich hätte also vielleicht noch einen Vorschlag. Moment, der Michael Berndt war noch zuerst dran. Sorry, Wortmeldung. Ja, kurze grundsätzliche Frage auch. Wir haben ja einen Themenbeauftragten Asyl und Migration. Ist Captain Leto damit eingebunden gewesen? Weil ich glaube, dass ein Themenbeauftragter immer noch das beste Gefühl hat, auch bei Pressemitteilungen und demjenigen, das dann am ehesten auffällt, wenn was schief läuft. Jetzt hört doch auf, den schwarzen Peter rumzuschieben. Darum, es geht hier nicht um den schwarzen Peter. Es war die Frage, ist der Themenbeauftragte mit einbezogen? Und ich kenne das ja aus eigener Praxis auch. Und ich habe halt im Bereich Energiepolitik einfach ein besseres Gefühl, weil ich im Thema drin stecke. Können wir es einfach mal so machen, dass wir die Frage dann einfach in die interne Diskussion mitnehmen? Wäre das okay? Ich sehe deutliche Anzeichen, dass das auf dem Radar von den Leuten hier aufgetaucht ist, dass wir ständig irgendeinen PM-Blödsinn gemacht haben. Und ich sehe auch, dass die Leute sich da hinsetzen und das lösen wollen. Und ich sehe aber auch, dass sie das nicht in der Situation machen wollen, wo sie von allen Seiten unter Druck ständig gesetzt werden. Und dafür habe ich echt Verständnis. Also bitte. Ja, also ich mache es gerne so, dass ich es eben weitergebe, damit da in der internen Diskussion das auf jeden Fall auch noch geklärt wird. Aber ich möchte es jetzt nicht hier klären, wenn es geht. Ich würde vorschlagen, gebt der Sache noch einfach mal ein bisschen Zeit. Gebt der Sache mal ein bisschen Zeit und messt es mal an den PM oder PR-PM Gates, die leider Gottes oder eben halt auch nicht gemacht werden, und dann schaut mal, was rauskommt. Also ich hoffe, du bist jetzt mal ruhig, weil du ja laufend ein Problem herbeiredest, was wir eigentlich gar nicht haben und schon geklärt haben. Ansonsten möchte ich hier nochmal kurz darauf hinweisen, Bambam, ich schätze deine Wortbeiträge, ich freue mich, dass du sie bringst, aber normalerweise gilt hier Wortmeldung in den Chat schreiben, gerade bei Leuten, die nicht Themenbeauftragter oder Landes- oder Bundespolgef sind. Okay, das ist es schwer, ihr wisst, wie das ist. So. Ja, deswegen sage ich es ja und bin ja auch nicht böse, aber dann ansonsten bitte einfach nicht komplett ohne Ankündigung oder sonst was reden. So. Joffrey, darf ich jetzt? Jetzt hatte ich Klaus noch, genau. Ganz genau. Eventuell, ich habe gerade gesehen, zu der Frage, Captain Leto ist ja da, die kann ja vielleicht Michael selber antworten oder wenn sie will, die hat sich auch schon entstummt. Wenn sie was will dazu noch zu sagen, dann würde ich jetzt das Wort geben. Ansonsten würde ich einfach vorschlagen, Themen wechseln. Was mich noch interessieren würde, Birgit hat es schon angesprochen, das Treffen der Themenbeauftragte. Vielleicht, dass ein paar andere Themenbeauftragte, die hier sind, wo bei dem Treffen waren oder so, auch nochmal einen kleinen Abriss geben, was sie da davon mitgenommen haben. Weil, wie man ja hört, war das ja sehr konstruktiv und ich denke, das wird auch die Zuhörer hier interessieren, was da im Einzelnen gelaufen ist, aus den einzelnen Themengebieten und im Großen und Ganzen. Ja, wenn da gerade kein Einspruch kommt, also von der PM habe ich im Vorfeld leider tatsächlich nichts mitbekommen. Das war auch in der Vergangenheit anders, also bei den meisten der letzten, auch nicht allen, habe ich dann schon mit drüber gelesen und ja, Zustimmung am besten immer anfragen. Bei mir ist vielleicht auch bekannt gewesen, dass ich die Zeit im Moment sehr schwer zusammenkratzen kann, weiß nicht, ob es deshalb ausgelassen wurde, aber wenn ich was reinkriege oder wenn ihr was machen wollt und drüber gelesen haben wollt, am besten per Twitter anschreiben und wenn das nicht super zeitkritisch irgendwie tagsüber ist, dann sind die Chancen gut, dass ich ja drüber gucke und dann meistens auch ausführlicher Feedback gebe. Und ich habe nochmal den Bericht, den Link zu dem Bericht des Treffens eingestellt. Ja, Birgit, aber wir machen ja hier mal ein bisschen auch die Aufnahme und da wir jetzt ein bisschen Zeit haben, wäre vielleicht auch für die hinterher, es gibt einige, die die Aufnahme nachhören, vielleicht ein paar prägnante Punkte aus dem Ganzen, weil ich sehe ja auch den Link nicht in der Audioaufzeichnung, ne? Vielleicht ein paar prägnante Punkte ansprechen. Wenn ihr das wollt, wenn nicht, dann ist auch okay. Also ich kann ja kurz erwähnen, was ich auch in den Chat reingestellt habe. Ich habe ja zu Beginn einen kurzen Vortrag gemacht, ein paar Folien gezeigt, wo es mir darum ging, aufzuzeigen, am Beispiel jetzt unseres Orangebuches Energiepolitik, dass bei gesellschaftlichen Themen in der Regel sehr viele Themenbereiche, die wir in der Partei abbilden, einfach zusammenarbeiten müssen, weil das gesellschaftliche Themen sind einfach auch themenübergreifend. So, und wir haben AGs, die da gut zusammenarbeiten können. Das haben wir auch am Treffen gemerkt. Wir können uns sehr gut unterhalten, sehr gut diskutieren, sind alle zufrieden aus dem Treffen herausgegangen, haben einiges perspektivisch auch erarbeitet. Da sollte man aber dann in dem Bericht von Astrid gucken. Und es ist auch angeklungen, das finde ich auch vernünftig, dass wir nach Möglichkeit versuchen, so ein Treffen einmal im Jahr zu machen. Vielleicht beim nächsten Mal das dann auch erweitern um die AG-Koordinatoren, dass möglichst viele Themenbereiche dann auch mit dabei sind. Was auch ein Fazit war des Treffens für mich, die Terminkoordination mit einem bundesweiten TDPA, dass der im Januar kommt, mit dem Bundesparteitag im Februar, wie wir uns jetzt schon langsam so einrichten, was ein gemeinsames Wahlprogramm angeht. Wir versuchen, also die Themenbeauftragten werden das anstoßen, oder die PolGF oder die Themenbeauftragten, eine Perspektive oder eine Projektion 2030 zu machen, wo wir sagen, ja, so könnte die Gesellschaft aussehen und das sind unsere Antworten darauf, oder unsere Ideen darauf, um einfach mal wieder proaktiv in die Sache reinzugehen und nicht immer welchen Themen hinterher zu hecheln. Und wie gesagt, was auch gut war endlich mal die Leute, man kann real einfach schneller und effektiver arbeiten als in einem Mumble oder in der Telco. Deswegen war das Treffen also sehr produktiv. So, dann hat der Brax eine Wortmeldung. Ja, und zwar geht's auch um das Treffen der Themenbeauftragten. Da habe ich ja das WP217 Wahlprogramm Line Los vorgestellt. Das hat sich dann innerhalb der Diskussion ergeben, dass also das Grundsatzprogramm Vorrang haben soll. Und das erste Treffen dazu wird am 18.11. sein. Die Wiki-Seite bin ich hier momentan dabei, weiter aufzubohren, dass da also auch das Grundsatzprogramm mit reinkommt, eingeteilt in die derzeit bestehenden Themenbereiche. Und dann können auch alle, die mitarbeiten wollen, sich dann entsprechend eintragen. Das zur Info. Also Ziel ist erstmal, das Grundsatzprogramm zu bereinigen, zu kürzen und die Bugs rauszuknallen, die noch drin sind, und dann einen Schritt weiter zu gehen, wie gesagt, ans Wahlprogramm. Kann ich kurz nochmal anknüpfen? Die AG Landwirtschaft trifft sich bereits morgen um 21 Uhr, um den Landwirtschaftsteil des Grundsatzprogramms zu überarbeiten. Also wer Lust hat, kann gerne dazu kommen. Ja, Bildung hat sich gestern getroffen. Wir fangen jetzt auch schon so an, daran zu arbeiten. Die Energiepolitik macht es nächste Woche. Und die Bitte wäre, dass die Themenbeauftragten da in ihrem Themenbereich dann, wenn Zeit ist, doch bitte auch raufgucken, wenn keine AG existiert. Was auch ein Punkt war, den wir festgestellt haben, dass eben die Themenbeauftragten auch mehr Ansprechpartner für den BUFO sein sollen, als Ideengeber, als diejenigen, die briefen oder die dann halt in der Öffentlichkeit stehen, wenn eine Anfrage kommt und der BUFO sagt, ja, können wir so nicht machen, aber wir haben ja einen, der ist ja Spezialist drin, wendet euch an den. Also das war auch eigentlich Tenor der ganzen Sache. Gibt es denn da Fragen zu von eurer Seite, was da gelaufen ist? Ja, Wortmeldung. Moment mal, Thomas will was sagen, glaube ich, kann aber nicht. Ja, hatte das Mikro ausgeschaltet, sorry. Also wenn ich nun höre, dass ihr zuerst das Grundsatzprogramm überarbeiten wollt und dann das Wahlprogramm, dann frage ich mich, was ist tatsächlich zeitkritischer? Denn eine Bundestagswahl, die kann wesentlich schneller kommen als eine Umgestaltung unserer Partei, wo es dazu nötig wäre, das Grundsatzprogramm auf dem aktuellen Stand zu haben. Das nochmal so meine Two Cent. Meiner Ansicht nach ist es tatsächlich sinnig, erst das Grundsatzprogramm zu überarbeiten, weil das ja an sich die Basis ist, von der du ausgehst. Und dann darauf, das ist das Fundament, auf dem das Programm steht. Von daher finde ich die Reihenfolge schon sehr sinnig. Ja gut, also vieles ist doppelt, ne? Das wissen wir auch. Ja, erst ist das und mit einem geschickten Grundsatzprogramm und der Fähigkeit, das umzusetzen, kann ich praktisch auch das Wahlprogramm locker erklären. Also das Grundsatzprogramm ist natürlich die Basis, das muss als erstes geschehen, die Überarbeitung. Gut, so, dann habe ich jetzt noch eine Wortmeldung von Bamba. Also diese Grundsatzgeschichten, ich denke, wir haben als Piratenpartei sind wir mit diesem Netzpolitik-Thema gestartet und es hat sich ja jetzt eigentlich herausgestellt, dass man durch dieses neue politische Thema einen komplett eigenen Sichtwinkel auch auf beinahe alle bisherigen politischen Themen kriegt, ja. Und insofern haben wir hier eine ganz eigene Sichtweise, beziehungsweise eröffnen sich auch neue Aspekte, wie zum Beispiel Ausverkauf der Demokratie, was wir hier hatten, Korpokratie, solche Dinge. Wir haben ein Riesending vor uns, aber was ist denn bei euch das Ding gewesen, wo ihr jetzt gesagt habt, also wenn wir jetzt mal so 2030 anpeilen, was erwarten wir oder wo sind die Trends? Erläutert das doch mal ein bisschen, was dabei so ja rumkam. Würde ich gerne kurz drauf eingehen. Letztlich war ein Kritikpunkt, dass wir uns als Partei verstehen, die den digitalen Wandel, digitale Revolution begleitet. Das sagen wir ja immer, das ist unser Anspruch. Nur wenn man mal hinguckt, wo wir denn etwas begleiten, dann finde ich da zumindest nicht viel. So, und das ist jetzt so die grobe Zielrichtung, dass wir sagen, wir haben eine Vorstellung von der Gesellschaft, wie sie aussieht. Dann müssen wir dahin einen Weg beschreiben. Und und den müssen wir wirklich mal beschreiben. Das geht natürlich in ganz viele Bereiche rein. Also wirklich aktiv versuchen, jetzt mal den digitalen Wandel zu begleiten mit entsprechenden Strategien, Vorschlägen etc. Ich meine, ich könnte das mal konkreter an einem Beispiel Bildung machen, wenn ich mir sehe, dass einige Berufe definitiv nicht mehr existieren werden aufgrund des digitalen Wandels, muss man sich auch überlegen, wie kriege ich die Gesellschaft entsprechend gebildet und darauf vorbereitet, eben diesen digitalen Wandel zu begegnen und auch zu managen und nach vorne zu bringen, vor allen Dingen. Das ist ein Riesenkonzept, wo viele Sachen drin sind. Da muss man die komplette Bildung neu denken und neu aufstellen. denn wir arbeiten mit Mechanismen aus dem 19. Jahrhundert und versuchen das 21. Jahrhundert abzubilden. Das klappt nicht ganz. Also das ist das, wo wir in dieser Perspektive oder Projektion 2030 hinwollen, zu sagen, wo könnte es hinlaufen und was sind unsere Antworten darauf? Kann ich meine Frage nochmal konkretisieren wegen Wortmeldung? Ja, klar. Gut, ja. Ja, also für mich zeichnet sich hier immer mehr ab, dass hier scheibchenweise die Demokratie in Richtung des Großkapitalismus verkauft wird, ja. Und ich sehe da so als das Schreckgespenst, mit dem wir uns leider Gottes rumschlagen müssen, sehe ich halt, wie diese Demokratie verkauft wird und gleichzeitig auch diese Überwachungsgesetze und Ähnliches eingeführt werden, was halt eben auch eventuell dazu führt, dass sich nicht so schnell irgendwie ein Widerstand gegen so etwas breit macht, ja. Weil ich meine, man kann auch jeden, der den Staat sehr hart kritisiert, als Terrorist dann irgendwie schon wenigstens verdächtigen, ja. Und ich sehe, dass da in zwei Richtungen die unsere Demokratie verkauft und unser Rechtsstaat ausgehöhlt wird, ja. Und meine große Befürchtung ist immer, dass wir irgendwann quasi in Google wohnen oder sowas, ja, und der Staat nur noch so Verwaltungsaufgaben hat und halt eben die Aufstände irgendwie, also ich übertreibe es ein bisschen, ja, aber so die Leute irgendwie unten halten und Verwaltungsaufgaben hat und dann in Wirklichkeit die Entscheidungsträger immer mehr in der Wirtschaft zu finden sind. Und das ist so das Schreckgespinst, mit dem ich mich so ein bisschen rumplage, wenn ich mir die aktuelle Politik angucke. Und das führt ja auch zu einer Entwertung des Stimmzettels und sowas. Und so wo kämpfen wir denn da auf der Front? Also was haben wir da zu bieten? Ja, Moment, kurz. Ich habe noch auf der Redeliste jetzt den Brax und den Liga-Dealer und jetzt noch den Thomas Langen. Aber wie ich ja bereits ganz am Anfang noch vor 8 Uhr gesagt hatte, sind wir heute ganz speziell auf 9 Uhr gecapped, weil die Fraktion SH sich dann den Termin geklaut hatte. Das hatte ich nicht mehr gesagt zu Beginn der Aufzeichnung, aber davor, das hatte ich dann leider vergessen da. Dementsprechend macht eure Statements bitte kurz und wir müssen dann relativ flugs Schluss machen. Also dann genau hier Brax, Liga-Dealer, Thomas Langen und... Nee, okay, Liga-Dealer nur Verständnisfrage, dann Liga-Dealer, Brax, Thomas Lange. Ja, nur eine Frage zu dem einen Punkt, Tag des der politischen Arbeit 2016, das ist am Wochenende 16.17. ein bundesweiter Tag, aber das soll nur an einem Ort stattfinden. Wäre das sozusagen ein kleiner Parteitag? Danke. Ich schätze mal, das läuft darauf hinaus, ja. Ein vorbereitender. Also ich kann... Entschuldigung, wenn ich jetzt so reingrätsche, aber da kann ich was zu erzählen. War sowieso mein Thema. Diese Prognose 2030 wäre zum Beispiel ein Themenbereich, den man auf diesem 16.17. besprechen könnte auf dem TDPA-Bund. Und ansonsten, es ist eigentlich weniger ein kleiner Parteitag, sondern es geht mehr darum, um Themen anzudiskutieren und die für einen Parteitag vorzubereiten und daraus wirklich Anträge zu machen. Gut, und dann jetzt nochmal der Thomas Langen und dann müssen wir auch langsam Schluss machen. Ja, ich wollte nur kurz zustimmen. Wir bräuchten eigentlich eine große Erzählung, die sich zwischen diesen beiden Polen abspielt. Einerseits die digital gesteuerte, konzernorientierte Herrschaft versus einer partizipativen, netzgestützten Demokratie. Und darauf können wir eigentlich alles aufbauen. Das sollten wir eigentlich immer wieder von diesen beiden Polen ausgehen. Plus eins. Das finde ich ein schönes Schlusswort. Und dann schließen wir an dieser Stelle die heutige Sitzung des Teams Polgef und übergebe fliegend direkt an die Fraktion SH und verabschiede mich für heute Abend und dann nächste Woche in alter Frische mit neuem mit neuem Abendplan. Okay, ich sage auch schon mal Tschüss, weil ich kann halt dienstags nicht länger als bis 9. Ich wünsche euch noch einen interessanten Abend und hört mal ordentlich zu, das ist interessant hier. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.